Neuntens. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Die Kriegergräber von Nienbüttel. Verschwunden um 200 nach Christus. Im Landesmuseum Hannover ist in einer Vitrine etwas Seltsames ausgestellt. Neben einigen Urnen aus Keramik, die Schüsseln und Terrinen ähneln, neben Lanzenspitzen und anderen Kampfutensilien liegt auf einem kleinen Podest ein Häuflein Altmetall in einer halbrunden Form. Schellen, Beschläge und Dinge, die aussehen wie Pilze aus Metall. Alles ist miteinander verschmolzen und wirkt, als habe jemand Reste in ein Feuer geschmissen, und dieses Konglomerat ist das, was übrig geblieben ist. Man kennt es vielleicht, wenn man ein Lagerfeuer mit altem Holz befeuert hat, an dem noch Nägel oder Scharniere hingen, und am nächsten Morgen ein kleines Kunstwerk aus Schrott aus der Asche zieht. So etwas Ähnliches ist hier auch passiert. Nur war das, was ins Feuer gegeben wurde, nicht irgendetwas, sondern ein Mensch. Ein Krieger oder eine Kriegerin, mit all seiner oder ihrer Ausstattung und Bewaffnung. Das halbrunde Etwas war der Schildbuckel, der beim Kämpfen die Hand, die den Schild hielt, schützen sollte. Die Beschläge stammen vom Schild selbst. Die anderen Teile waren einst Sporen, mit denen man Pferde antreibt. Das metallene Konglomerat hat man in Nienbüttel gefunden, einem Ort rund 20 Kilometer südlich von Lüneburg. 50 vor Christus, also zu jener Zeit, als weiter westlich Cäsar das, was er Gallien nannte, eroberte, haben Menschen begonnen, hier ihre Toten zu bestatten. Heute liegt an dieser Stelle ein Acker. Seine Vergangenheit als Friedhof lässt sich nicht mal erahnen. Es ist ein von Bäumen gesäumtes Gebiet auf einer Anhöhe, die flach abfällt. In der Ferne sieht man weitere Bäume und weitere Felder. Es sieht aus wie an vielen anderen Orten in Deutschland auch. Aber bis 200 nach Christus, über 250 Jahre lang, kamen Menschen immer wieder an diesen Ort, brachten Urnen unter die Erde und mit ihnen auch die Reste dessen, was die Ausrüstung eines Kriegers ausmachte. Schildbuckel, Schwerter, Lanzenspitzen, Sporen. Nur die aus Rom importierten Bronzegefäße fallen aus dieser Aufzählung etwas heraus. Auf kaum einem Friedhof dieser Zeit findet man so viele Gräber, in denen sich auch Waffen befanden, die nicht nur niedergelegt wurden, sondern dem kremierten Körper des Toten gleich ebenfalls durch ein Feuer gegangen waren, verformt, geschmolzen, verbogen. Im Fundkatalog des Landesmuseums Hannover sind neben 500 Urnen 158 Lanzenspitzen, 17 Schwerter, 111 Schildbuckel und 9 Sporen verzeichnet. Was hat es damit auf sich? Wer waren diese Menschen und warum wurden sie auf diese Weise begraben? Diese Fragen lassen sich nur schwer beantworten, denn man weiß sehr wenig über das Gräberfeld von Nienbüttel. Nur vereinzelt wurden Stücke von dort restauriert und ausgestellt. Neben jenen im Landesmuseum gibt es auch noch eine Urne aus Bronze im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Ein rund 20 cm hohes Gefäß aus grün schimmerndem Metall. Die Form erinnert auf den ersten Blick an eine Suppenterrine auf Beinchen. Ein bauchiger Hohlkörper, der an seinem offenen Ende mit umlaufenden Bändern verziert ist. An einer Stelle ist eine Art Halterung angebracht. Eine Öse, fingerdick. Sie ist mit etwas verziert, was auf den ersten Blick wie ein Blatt wirkt. Aber auf den zweiten erkennt man darin Gesichter. Drachen vielleicht, Pferde mit wehender Mähne oder wütende Männer mit aufgeblähten Nasen. Der größte Teil der Funde liegt im Archiv des Landesmuseums Hannover und fast ein Jahrhundert lang hat niemand gewagt, sie sich in ihrer Gesamtheit anzusehen. Forschende haben es immer wieder versucht, aber sind selten weit gekommen. Das liegt vor allem daran, dass über die 8 Jahre, die dort gegraben wurde, mehrere Menschen, die mit unterschiedlichen Methoden arbeiteten und verschiedenen Museen angeschlossen waren, die Urnen und Waffen geborgen haben. Dass es mit diesem Acker bei Nienbüttel etwas Besonderes auf sich haben musste, wussten die Menschen im benachbarten Natendorf schon lange. Schon zur Wende vom 19. bis 20. Jahrhundert kamen sie an Wochenenden auf die Anhöhe herauf, um Scherben zu sammeln. Heute weiß man, dass diese Scherben Teil der Urnen waren, die vom Pflügen zerstört und an die Oberfläche befördert worden waren. Immer wieder fand man auch bronzene Gefäße, Beschläge und Waffenteile. Durch einen Freund erfuhr der an Archäologie interessierte Lehrer Gustav Schwantes von dem Fundort. Er fand bei Probegrabungen 1901 und 1902 neben zerstörten Urnen auch immer wieder nur leicht beschädigte und sogar ganz unversehrte Objekte. Deshalb begann er 1903 seine Untersuchung, die vom damaligen Provinzialmuseum, dem heutigen Landesmuseum in Hannover, offiziell angestoßen wurde. 8 Jahre lang wurde gegraben. Die Zusammenarbeit gestaltete sich schwierig. Schwantes war Hobbyarchäologe, der das Studium zwar später nachholte, aber sich damals von den studierten Kollegen oft von oben herab behandelt fühlte. Er war nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie das Museum die Funde behandelte. Es wurden zum Beispiel die Inhalte der Urnen, die Asche der Verstorbenen, die er vorsichtig geborgen hatte, gedankenlos entsorgt. Es gibt keine genauen Überlieferungen, aber man darf annehmen, dass sich 2 starkköpfige Persönlichkeiten gegenüberstanden. Der Direktor des Museums wollte sich vermutlich von einem Lehrer nicht sagen lassen, wie er Archäologie zu betreiben habe. Schwantes musste gehen. Der Restaurator des Museums übernahm die Grabungsleitung. Dieser holte zwar die Urnen, Waffen und Gefäße aus dem Boden, kümmerte sich aber nicht um die Dokumentation darüber, wo er was und wie liegend gefunden hatte. 1 Jahr lang gibt es deshalb so gut wie keine Aufzeichnungen. Auf den Restaurator war ein Volontär und Kunsthistoriker gefolgt, der es zwar dokumentierte, aber anfangs vergaß, die Funde genau zu kartieren. Allerdings hatte das Schwantes selbst im ersten Grabungsjahr nur unzulänglich gemacht. Erst in seinem 2. Grabungsjahr hatte er einen Lageplan skizziert, aber etwas sehr Grundlegendes vergessen. Außer einem Zaun finden sich in Schwantes Aufzeichnungen keine Orientierungspunkte. Es ist ungefähr so, als hätte man die 100 Jahre alte Karte eines sehr großen Waldgebietes vor sich, auf der nichts als Wald zu sehen ist, und es fehlt der Pfeil, der anzeigt, wo Norden liegt. Egal wie man die Karte dreht, sie sieht immer gleich aus. Aus diesem Gemenge an Menschen und Methoden ist ein Fundus an Objekten, Inventarlisten, Tagebucheintragungen, Lageplänen und Notizen entstanden, die nicht nur im Landesmuseum Hannover und im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg lagerten, sondern auch in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, im Hamburger Archäologischen Museum, beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und bei der Kreisarchäologie in Uelzen. 2 Mal haben Doktoranden sich daran versucht, Ordnung in das Archivmaterial zu bringen. Eine Mammutaufgabe. Der letzte Doktorand gab in den 1980er Jahren auf. Aber die Wissenschaftsgemeinde vergaß Nienbüttel nicht. Zu groß ist der Fund, zu spannend die Fragestellungen. Seit der Millenniumswende hat sich die Forschung nun wieder Nienbüttel gewidmet. Denn mittlerweile gibt es ein Werkzeug, das es in den 1980er Jahren noch nicht gab: den Computer. Über 1000 Inventarnummern, zu denen zum Teil mehrere Funde gehören, wurden in eine Datenbank aufgenommen. Jeder Fund wurde fotografiert und beschrieben. Dazu wurden alle Aufzeichnungen akribisch durchforstet, verschlagwortet und ebenfalls inventarisiert. Es entstand ein durchsuchbares Archiv der Funde. Allerdings fehlte noch immer der genaue Ort, wo Schwantes 1903 angefangen hatte zu graben. Wenn man ihn kennen würde, wüsste man, ob die Menschen damals mit Sichtachsen gearbeitet haben, die Gräber an Himmelsrichtungen, Sternkonstellationen oder dergleichen orientiert haben. Man würde auch etwas darüber lernen, wie sich der Bestattungsplatz entwickelt hat. Kurzum, man würde ein besseres Raumverständnis für die damalige Zeit entwickeln. Um den Ausgangspunkt zu finden, beschloss man, den Boden in Nienbüttel an einigen Stellen erneut zu untersuchen. Denn man kann auch eine alte Grabung im Profil eines Bodens erkennen. Aber an der Stelle, an der 2015 der Boden geöffnet wurde, fand man nicht nur Spuren der alten Grabung, sondern auch 5 weitere Urnen, die unterschiedlich gut erhalten waren. Nach weiteren Bodenuntersuchungen weiß man heute, dass das Gräberfeld 3 bis 4 Mal größer war, als man ehemals glaubte. Rund 1000 Menschen haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden, schätzt man heute. Dazwischen findet man immer wieder auch Gräber mit leeren Urnen und solche, die nur Waffen enthielten. Die Toten des Gräberfeldes gehörten vermutlich nicht zur durchschnittlichen Dorfbevölkerung. Sie wirken wie eine Art Parallelgesellschaft aus Menschen, die nicht mit anderen Bewohnern gemeinsam bestattet werden durften. Auch bei uns gibt es getrennte Soldatenfriedhöfe, aber dort werden Gefallene einzelner Kriege beerdigt. Hier aber wurden über 250 Jahre immer wieder Menschen begraben. Ob sie bei vielen einzelnen Auseinandersetzungen umgekommen waren oder ob hier kontinuierlich immer wieder bestimmte Menschen beigesetzt wurden, weiß man nicht. Auch woran die Menschen gestorben sind, weiß man nicht. Ihre Körper wurden alle kremiert und nur bei 20 sind überhaupt Reste der Asche erhalten. Diese 20 waren alle Männer. Trotzdem lässt sich daraus nicht schließen, dass die anderen 980 auch alle männlich waren. Es könnten auch Frauen darunter gewesen sein. Dass sie Kämpfer oder Kämpferinnen waren oder als solche inszeniert wurden, ist offensichtlich. Sporen, Schwerter, Speerspitzen und weitere Objekte signalisieren das. Aber wer diese Waffen getragen hat, können wir nicht sagen. Ebenso wenig weiß man, woher die Menschen kamen. Das Gräberfeld ist sehr groß. Unwahrscheinlich, dass es nur von einem einzigen Dorf genutzt wurde. Wer waren die Bestatteten? Was hatten sie für ein Schicksal? Die Waffen, die sich in den Gräbern befanden, sind nicht im Kampf kaputt gegangen. Schwerter falten sich nicht so zusammen. Speerspitzen zerbrechen nicht beim Aufprall. Die Winkel für Einschläge auf den Schildern stimmen nicht. Und Schildbuckel würden in einem Gefecht nie so verformt werden. Das Material muss bewusst mechanisch bearbeitet worden sein. Vermutlich wurde es dafür teilweise sogar wieder erhitzt. Dafür brauchte man Personen, die sich damit auskannten. Schmiede zum Beispiel. Alle Waffen wurden unbrauchbar gemacht. Nur warum? Warum macht man sich die Mühe, die eigenen Waffen, die mit viel Mühen und Kosten hergestellt worden waren, die an andere Krieger hätten weitergegeben werden können, zu zerstören? Und das kontinuierlich. Über 250 Jahre. Immer wieder. Um diese Fragen zu beantworten, müsste man mehr über die Menschen selbst wissen und wie sie gelebt haben. Der Ort wird von den heutigen Einheimischen gerne als Langobardenfriedhof bezeichnet. Aber ob sich die Menschen selbst so bezeichnet haben und ob es sich dabei um die gleichen Gruppen handelt, die rund 300 Jahre später an der Donau in Westungarn auftraten, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich. Archäologen und Archäologinnen haben oft nur die materiellen Hinterlassenschaften, um darüber nachzudenken, wer diese Menschen waren. Dazu kommen manchmal die archäologischen Kenntnisse und Vergleiche aus anderen Orten, Kulturen oder Zeiten beim Verständnis einzelner Gemeinschaften. So weiß man, dass auch auf anderen germanischen Friedhöfen zu dieser Zeit kremierte Menschen in Urnen zusammen mit Waffen bestattet wurden. Meist waren die Waffen vollständig und unversehrt. Außer in der Region der niederen Elbe, wo Nienbüttel liegt, und im Karpatenvorland von Polen, wo die Przeworsk-Kultur gelebt hat. Verborgene und zerbrochene Waffen findet man sonst auf Opferplätzen. Allerdings waren es da die Waffen des besiegten Gegners, die zerstört wurden. Aus anderen Kulturen kennt man die Manipulation der Waffen im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Übergang ins Jenseits als eine Art rituelle Transformation der Toten. Auch die Zerstörung der Waffen auf dem Gräberfeld Nienbüttel mutet sehr rituell an. Man könnte sie als symbolische Zerstörung der Kriegeridentität am Ende des Lebens interpretieren. In der Wissenschaft wird diese Idee bisher nur für Opferplätze diskutiert. Aber warum sollte man sie nicht auf Gräber wie jene in Nienbüttel anwenden? Es ist eine neuere These, die sich aus dem Wissen entwickelt, dass Menschen aus Kriegen zurückkehren und weiterleben mit der Last, getötet zu haben. Obwohl diese Menschen oft als Helden glorifiziert werden, wissen wir heute, dass viele von ihnen darunter leiden und posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Kämpfer oder Kämpferinnen können so auch der Gesellschaft, in der sie in Friedenszeiten keine Funktion haben, zur Last fallen. Warum sollte das Kriegertum nicht auch zu germanischen Zeiten ein solches Problem gewesen sein? Wurde versucht, durch die rituelle Verformung des Kriegszubehörs einen Umgang damit zu finden? Sollte so die gemarterte Seele des Kämpfers ihre Ruhe finden können oder die gesellschaftliche Ordnung zurück in ihre Balance? Wir wissen es nicht.